1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ich weiß nicht, ob er mich hört. Jetzt hört man mich, glaube ich. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Kleine Verspätung, wir bitten, das zu entschuldigen. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Das Thema heißt Leben ohne Sex. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die wirklich ohne Sex leben. Also bedingt vielleicht durch einen Unfall, durch eine Krankheit, vielleicht auch als Spätfolge eines Verbrechens oder auch weil sie sich bewusst gegen Sex entschieden haben. Würde vielleicht auch sehr gerne mit einem Priester, mit einem Geistlichen sprechen, der ganz gezielt und ganz bewusst sich für diesen Weg ausgewählt hat, für sich diesen Weg ja gesucht hat. Also Leben ohne Sex, wenn ihr auch gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin, das ist Elisabeth und die ist 66. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Elisabeth. Ja. Ja, du hast dich zu dem Thema Leben... Ja, bin ich gemeint. Es gibt ja viele Elisabeth, ich weiß es nicht. Ja, wenn du 66 bist, dann bist du gemeint. Ja, bin ich schon dran, ja. Ja. Elisabeth. Ja, ich wollte nur sagen, sie sind ja oft so immer, ach, ohne Sex, mein Gott, wie hältst du das aus? Habe ich schon mal so bei anderen Leuten gehört. Ja. Trenn dich von deinem Mann, such den anderen und hab damit Sex. Warum? Ich finde das ganz in Ordnung, beziehungsweise ich ekel mich dermaßen vor diesem Ablauf, wo man sagen, erstmal ist mir da alles viel zu anstrengend Der Geruch immer, das stinkt doch alle. Nee, das mache ich nicht. Nee. Sag mal, lebst du denn alleine oder bist du verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet. 39 Jahre. 39 Jahre. Wenn ich dann indiskret fragen darf, wann hattest du das letzte Mal Sex mit deinem Mann? Ja, wie unser Sohn geboren ist, der ist jetzt 35. Oh. Und kurz danach wollte ich einfach nicht mehr, beziehungsweise ich habe es geduldet. Ja. Ich denke, der muss ja auch ein bisschen Spaß haben. Ja, aber so viel Spaß hat er wahrscheinlich auch nicht, wenn du es nur geduldet hast. Ja, ja. Aber dann hat es irgendwann ganz aufgehört. Ja, er hat gemerkt, also der wollte mich auch nicht vergewaltigen. Ja. Ne? Und dann habt ihr es sein gelassen. Mhm. Aber wenn dein Mann Lust drauf gehabt hat damals, wo ist er denn mit seiner Lust und seinen Trieben dann hingegangen? Ja, keine Angst. Der ist nicht in Freudenhaus gegangen und der ist mir auch nicht fremd gegangen. Bist du sicher? Da bin ich ganz sicher. Und was hat der Arme gemacht? Wahrscheinlich Selbstbefriedigung. Ist das okay für dich? Ja. Machst du das denn bei dir auch? Hatte ich mal. Ja. Und da habe ich gedacht, du altes Schwein, was machst du eigentlich da? Ne? Und dann habe ich das aber sein gelassen. Wie alt warst du denn, als du das zum ersten Mal gemacht hast? Ja, das war auch kurz nach der Geburt da. Also ein, zwei Jahre nach der Entbindung. Da habe ich mich mal selbst befriedigt. Und aber war nicht so dein Ding? Nee, vor allem mit diesen ersehnten oder wie so schön der hochgepriesene Orgasmus, der kam gar nicht. Hast du denn schon mal einen Orgasmus gehabt? Nee. Auch noch nie? Nee. Also auch nicht mit deinem Mann? Nee. Hattest du denn vor deinem Mann, bevor du deinen Mann kennengelernt hast, auch noch andere Erfahrungen mit... Ja, wollte ich gerade sagen, denn ich war mal wegen einer anderen Sache in Therapie und da wollten die mir ja unbedingt den Sex auch aufreden, dann wird mit mir was nicht stimmen und so weiter. Hm. Ich müsste mal zum Arzt gehen und. Hm. Nun bin ich aber eigentlich sehr gläubig und ich habe gehört von einem anderen... von so einem Pastor-ähnlichen, wie nennt man die, Generalvikar oder so, gehört, also dass der Sex von Gott gewollt ist sogar, also da bin ich erstmal hingefallen. Das heißt, für mich ist das Sünde, als Katholikin war das für mich Sünde. Ja. Und da sagte er, aber das hat Gott so gewollt, und zwar zur Fortpflanzung der Menschen. Ja. Also, dass wir Kinder bekommen, ist eine dann. Sehr ja. eingeschränkte Weltsicht, würde ich mal sagen, aber naja. Ja, aber ich hasse dieses, dieses an Lust haben, wissen Sie? Mhm. Man muss Lust haben. Wieso muss ich Lust nee, haben? Nee, man muss das sicher nicht. Gar nicht. Ja, aber also man muss es natürlich nicht, ne? Da hast du völlig recht. Übrigens, ich bin das so. Abartig manchmal. Ich finde das regelrecht abartig. Hier, wenn ich da im Fernsehen manchmal die Reklame da sehe, hier für Sex ruft mich an und, und diese alle. Ja, das ist also auch wenig schön. Die Weiber sich da regeln, das ist ja abscheulich. Ja. Also, Elisabeth, übrigens, ich duze dich die ganze Zeit ja auch, dann kannst du mich auch duzen. Ja, das will ich aber nicht. Oh, Entschuldigung, dann muss ich auch Sie sagen. Aha. Muss ich Sie sagen? Ja. Oh, Entschuldigung. Nein, Sie nicht. Nein, ich nicht. Aber ich kann nicht anders. Ich, Menschen, die ich nicht kenne, kann ich nicht einfach duzen. Nee, das kann ich. Aber ich darf das bei dir. Ja, also, dann ist ja gut. Also, ich will dir mal sagen. Wenn du für dich so dein Leben, deine Lebenseinstellung gefunden hast und so durchs Leben gehen kannst, für dich, finde ich, ist auch wirklich vermessen, dir aufzureden, aufzudrängen. Du müsstest Lust an der Sexualität haben. Ja. Wenn das dein Weg ist, ist das völlig in Ordnung. Ja, ne? Was nur immer schwierig ist, wenn man mit einem Partner zusammen ist, der das gerne möchte, dann hat man ein Problem. Naja, aber... aber die Sache hat sich erledigt bei euch. Eigentlich auch sehr bequem. Ja. Vielleicht ist es noch, was heißt vielleicht, weiß ich sogar, zu anstrengend auch, die Verrenkung da zu machen. Ja. Und dann, müsste den Orgasmus vortäuschen, alles zu anstrengend. Und vor allem, wie gesagt, der Ekel. Dieser Ekel, den ich habe, den kann ich nicht überwinden. Das finde ich ganz merkwürdig. Wenn du jetzt sagen würdest, mich interessiert die Sache nicht, Punkt aus. Mhm. Aber Ekel ist ja schon ein heftiges Gefühl. Ja, ist es auch. Woher kommt das? Ja, und das wollten die Psychiaten, Psychologen, ja, unbedingt aus mir herauspressen. Oder die wollten mich zwingen, ich müsste, also das wäre nicht normal, ich müsste Interesse an Sex haben. Und da habe ich immer behauptet, ich habe gesagt, wieso muss ich? Ich muss ja nichts. Ja, ja. Ja, natürlich. Sag mal, vollkommen glücklich. Warum, ja genau, das ist entscheidend. Warum warst du damals überhaupt in einer Therapie? Wegen dem Alkoholproblem. Ach so. 6 Monate und da war eine Langzeittherapie und aber bin ich jetzt schon 8 Jahre trocken. Ja, das Problem ist vom Tisch. Ja, Gott sei Dank. Mhm. Gab es denn in all diesen Jahren, wenn schon keine Sehnsucht nach Sexualität, aber vielleicht eine Sehnsucht, sagen wir so, nach Erotik, nach angefasst zu werden, gestreichelt zu werden? Ja, doch. Das schon? Doch, Liebkosung, ja. Ja. Jetzt frage ich dich mal was ganz, ganz Verrücktes. Ja. Ich merke schon, du bist eine offene Frau, dich kann man solche Sachen fragen. Ja. Bist du ganz sicher, dass du, wenn überhaupt Sexualität, dass du auf Männer stehst oder vielleicht sogar lieber auf Frauen? Nee. Eine Lesbe bin ich nicht. Nee, das nicht. Nee, um Gottes Willen. Kann man ja auch mal fragen und nachdenken drüber. Das hasse ich nämlich auch. Ja. Und genauso wie ich auch Homosexuelle. Ja. Tut mir leid. Es ist eine veraltete Ansicht, aber das kann ich nicht verstehen. Also, dass Männer Sex haben und Frauen Sex haben. Also, das geht über meinen Horizont. Okay. Ist mir auch egal, sind andere. Ja, müsstest du dann einfach sagen, okay, ist der ein Bier, ist mir ist es egal. Nee, aber da bin ich nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Und ich hatte ja auch Männer vor meiner Ehe, war das selbe Drama. Ich habe nie einen Orgasmus bekommen, nie. Und immer nur über mich ergehen lassen. Das ist, ich denke, lassen wir. Mhm. Ja? Wie bist du? Bist du sehr streng religiös aufgewachsen? Ja. Ja. Ja, sehr streng nicht. Naja, aber schon, wenn das so... Rein katholisch, jeden Sonntag in der Kirche und da hat es sich. Ja, ne? Aber wenn solche Gedanken schon da sind, das ist Sünde und... Ja, weil ich ganz... Das war der Hammer. Ja. Dass so ein Kirchenmann mir sagt, dass Sex wäre von Gott gewollt. Das wusste ich bis dato. Also bis vor 3-4 Jahren wusste ich das überhaupt nicht. Ja, ja. Und da sieht man mal. Aber wenn, Gott hat uns den Trieb gegeben... Wenn, dann nur zur Fortpflanzung, sagt der Kirchenmann. Aber nicht jetzt hier da... was weiß zum ich, Spaß. Schweinereien anstellen. Ja. Ne? Ich finde, der Sex ist machen, ja. Ja, ich finde ja schon. Ist für mich schon mal. Ja, Also ja? Ich finde ja schon, dass man auch Sex zur Schweinerei machen sollte. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf die anderen Hörer. Ja. Was die sagen, oh, ich habe Lust oder so, oh, dann mache ich direkt aus. Also Elisabeth, du bist zufrieden so mit deiner Einstellung, ja, und da will man auch gar nicht dran rütteln dann. Okay. So, ich danke dir für deine offene Worte und ja, für deinen Anruf. Ich wollte nur mal sagen, dass man auch ohne Sex leben kann. So. Das war der Hauptgrund. Absolut richtig, dass man das auch so sagen kann. Ja? Gut, danke, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Die Elisabeth war das. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt zu unserem Thema Leben ohne Sex. Wer von euch lebt ohne Sex? Freiwillig oder gezwungenermaßen? Freiwillig, weil ihr euch vielleicht wirklich gezielt dazu entschieden habt, vielleicht auch aufgrund religiöser Erwägungen, oder weil ihr vielleicht einen Unfall hattet oder eine Krankheit euch im Wege steht oder vielleicht auch weil die ganze Sache eine Nachwirkung eines Verbrechens, eines Missbrauchs oder einer Vergewaltigung ist. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns jetzt erreichen könnt. So, weiter geht es mit Marco, und Marco ist 26. Guten Morgen, Marco. Ja, hallo Domian, grüß dich. Hallo Marco. Wie ist ja, es bei dir? Also, ich lebe ohne Sex, könnte man so sagen. Ja, warum? Also, genauso viele Jahre, wie ich auch alt bin, hatte ich auch, sag ich mal, auch nie irgendwelche, sag ich mal, sexuellen Erfahrungen oder sonstiges gehabt. Gar nichts bisher? Gar nichts, gar nichts. Aber das war auch vollkommen freiwillig bei mir. Mhm. Also, ich bin auch jetzt, also, das ist auch bei mir auch nicht religiös motiviert oder sonst was, ja, in dieser Richtung. Die Problematik, die ich aber dabei noch mal erwähnen will und die auch ein bisschen untergegangen ist eben, wo ich mit den Kollegen geredet habe, war, ich habe eigentlich viel weniger damit ein Problem, als, sage ich mal, die Leute in meinem Umfeld, sage ich mal. Also weil die alle sagen, mein Gott, Marco, du bist 26 und hast noch keinen Sex gehabt, die sind dann ja ganz entsetzt. Genau, also so ungefähr. Also das sind auch meine Eltern oder auch, sage ich mal, Leute in meinem Freundeskreis. Da gibt es halt so, und auch, sage ich mal, die Eltern von meinen Freunden, also es fällt halt auf. Mhm. Sag ich mal, damals wurde halt nicht so oft nachgefragt, aber irgendwann wurden, sage ich mal, die Fragen immer lauter. Ja, was ist mit einer Freundin? Wie sieht's denn da so aus? Mhm. Und so. Aber wissen die, gut, du hast keine Freundin, aber wissen die denn alle, dass du auch noch keinen Sex hattest? Nicht alle, aber einige wissen auch, dass ich keinen ja. Sex hatte. So, jetzt genau. Versuch es mir da mal zu erklären, wie das kommt, dass du noch keinen Sex hattest. Du bist ein normaler, gesunder, junger Mann, gehe ich mal von aus. Ja, ich sehe auch vollkommen normal aus. Das ist auch so, ich bin jetzt nicht irgendwie jetzt übergewichtig oder jetzt irgendwie, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen, hässlich jetzt in Anführungsstrichen. Und ja, die Sache ist halt ganz einfach, die, bei mir ist auch, glaube ich mal, das Schlagwort Ekel ganz groß. Also ich habe mich erst ziemlich spät angefangen, sag ich mal, für Mädels zu interessieren. Das war erst bei mir so mit 17 ungefähr, würde ich sagen. Mhm. Und als ich, sage ich mal, dann auch ja, das erste Mädel, das dann, sag ich mal, so dafür Interesse gezeigt hatte, dann war es bei ihr halt schon so gewesen, dass sie halt schon einschlägige sexuelle Erfahrungen hatte. Mhm. Und das ist halt natürlich auch nicht gerade praktisch, wenn man weiß, dass genau das Mädel halt mit drei Typen, die man auch kennt, sage ich mal, auch schon in der Kiste gelegen hatte. Ne? Und es hat das hat bei mir einen ziemlichen Schock, sage ich mal, verursacht. Und ab da wollte ich dann schon gar, also hatte ich schon gar keine Lust mehr, sage ich mal. Aber wie komisch, also man kann ja nicht davon ausgehen, dass jemand, den man trifft, nur gerade noch Jungfrau oder Jungmann ist, ja, ja, dass der schon Erfahrung gemacht hat, ist doch eigentlich nichts Verwerfliches. Ja, ich sag mal, in der heutigen Zeit ist es natürlich nichts Verwerfliches, ist auch das für die meisten Leute ist das Normalste, aber für mich halt nicht. Also bei mir kommt da schon, sage ich mal, der Ekel hoch, wenn ich halt dran denke, dass da vorher schon jemand drin gewesen ist. Also das geht bei mir überhaupt gar nicht. Also, sehr merkwürdige Einstellung, dass einem da Ekel hochkommt. Ja, wie wär's denn mit einer Frau, die noch keinen Sex hatte? Ja, danach habe ich ja auch, sage ich mal, eine Zeit lang gesucht, aber die Suche habe ich mittlerweile aufgegeben, weil man kann ja nicht auf die Straße rumgehen und man kann halt nicht jemanden dann direkt fragen, ja, sag mal, bist du eigentlich noch Jungfrau oder so, das geht natürlich nicht. Mhm. Und von den Frauen, sage ich mal, die es offenkundig tun, da gibt es natürlich auch welche, das sind aber meistens die, sage ich mal, die den religiösen Aspekt ganz groß an der Glocke hängen, sage ich ja. mal, die sich bis zur Ehe aufbewahren oder sowas. Und das sind entweder... Das gefällt dir dann aber auch nicht. Nee, weil die suchen ja auch natürlich einen Mann, der, sag ich mal, zur gleichen ja. Religion gehört wie sie. Ja. Und ich bin eigentlich absoluter Agnostiker. Also ich glaube weder an Adam und Eva, also da glaube ich eher an den Aber Wuckner, du, ja. hast du denn ein sexuelles Bedürfnis? Nicht so stark ausgeprägt. Also nach der ganzen Zeit und so, nach und nach, jetzt hat sich das sowieso auch bei mir auch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Wohin? Wo hat es sich hin entwickelt? Ja, also ich stehe schon gar nicht mehr auf richtige Frauen. Also bei mir ist es schon so, dass ich, sage ich mal, so auf ja Anime- und Manga-Charaktere stehe. Auf was für Charaktere? Anime- und Manga-Charaktere. Verstehe ich nicht. Was ist das? Das sind halt diese japanischen, sage ich mal, Comics oder Zeichentrickfilme. Ach so. Ja, ja, genau, so. Genau. Also, anders gefragt, du onanierst. Ja, aber es ist bei mir auch nur, sag ich mal, mehr oder minder Zweck. Und also, du stehst? Ansonsten landet es ja an der Hose, sag ich mal. Sag ich ja. mal, wenn man so den einen oder anderen feuchten Traum hat, dann... Das heißt, ja. Verstehe. Du, das heißt, wenn du so durch die Straßen gehst, schaust du gar nicht mehr so den Mädels nach, sondern holst dir deinen sexuellen Reiz aus Comicfiguren? Genau, weil ich ja zum Beispiel dort ist ja mal das Schema, ist es ja, die sind ja möglichst, sage ich mal, die meisten Mädels, sage ich mal, diesen Mangas oder Animes, die sind halt meistens auch Jungfrau und die haben halt auch noch dieses typische Mädchenhafte und da gibt's halt noch Romantik und sowas, die ja heute. Okay, aber stopp. Ja. Aber wir reden über Comicfiguren. Ja, richtig. Ist ja klar, wie absurd du sprichst, da gibt es noch Romantik. Wir reden über eine Comicfigur und du sprichst von Romantik, wenn du an eine Comicfigur denkst. Das ist doch wirklich krass. Ja, aber es ist das Einzige, was mich halt noch antört, sag ich mal. Wenn ich halt Frauen so auf der Straße hinterher gucke, da kann ich ja schon zu 99,9% schon halt von ausgehen, dass die ja garantiert keine Jungfrau mehr ist. Mhm. Kannst du dir erklären, warum du zu diesem Ekel gekommen bist? Weil der Norm entspricht es nicht, normal ist es nicht. Ja, klar. Ich weiß es selber nicht, ich kann es mir selber nicht erklären. Ich weiß nur, dass mich halt damals die Situation so geschockt hat. Ja, aber über was reden wir? Da war ein Mädel, die hatte schon 3 Freunde vorher, mit denen sie Sex hatte. Das hat dich so geschockt. Du lieber Himmel. Es waren 3 Freunde, die ich kannte. Ja, na und? Ja, und? Ja, klar. Ja, und? Ja, natürlich. Dass man da so geschockt ist. Warum ist man da so geschockt? Ja, ich muss auch sagen, ich war auch schon in der Vergangenheit immer ein bisschen komisch. Ich meine, ich könnte zum Beispiel auch nicht, wenn jetzt jemand, sag ich mal, an einer Flasche Limo getrunken hätte vorher und der wird mir die dann rüberreichen, ich soll auch mal einen Schluck davon nehmen, das mache ich auch nicht. Also da war ich schon immer, sag ich mal, ein bisschen penibel, sag ich mal. Ein bisschen zwanghaft, kann man das sagen? Zwanghaft nicht, nein. Ja. Also ich kam ja auch nicht jetzt so oft in dieser Situation jetzt rein. Aber sag ich mal, und dann kann man, sag ich mal, genauso nicht von mir verlangen, sag ich mal, dass ich dann vorher, sag ich mal, mit der Frau halt zusammen schlafe, wo halt schon jemand anders vorher mitgeschlafen hat. Ja gut, aber die Frau hat sich ja auch mal geduscht und es ist etwas Zeit vergangen. Ich weiß auch, dass es danach auch sauber ist, aber ich sag mal ganz, ich muss mal jetzt einen blöden Vergleich dafür machen, wenn ich jetzt irgendjemanden sehe, der jetzt, sag ich mal, eine Hose den ekelhaftesten Haufen, sag ich mal, reinmacht und der danach die Hose wäscht und die ist danach auch sauber, ich würde danach trotzdem die Hose nicht mehr anziehen. Ja, aber der Vergleich ist wirklich ein bisschen schief, ne? Nicht zu sagen, ein bisschen gemein den Frauen gegenüber. Ja, wie bist du erzogen worden in Sachen Sexualität? Das ist eine gute Frage. Ja. Also ich bin ganz normal also in der Schule aufgeklärt worden. Ich hatte Sexualkunde gehabt. Und zu Hause? Wie war es zu Hause bei euch? Da wurde halt nicht so sehr viel darüber gesprochen. Also eher ein verklemmtes Elternhaus? Ja, eher konservativ, sagen wir es mal so. Religiös konservativ oder einfach nur konservativ? Also mein Vater, der ist aus Jugoslawien und der ist auch Muslime und meine Mutter ist aber römisch-katholisch. Mhm. Also ich bin halt nur Halbdeutscher. Mhm. Ja. Okay, also in Sachen Sexualität war es alles andere als locker und offen bei euch? Aber ich denke mal schon, sag ich mal, wenn ich mit meinen Eltern darüber geredet hätte, also die hätten schon mit mir darüber geredet. Hätte, aber du hast es nicht und man hat es nicht. Ich habe mich erst sehr spät dafür auch selber interessiert. Also Hast du deine Eltern mal nackt gesehen? Nein. Ja. Eigentlich noch nicht. Ja, wie geht das weiter mit dir, Marco? Du bist ja 26. Willst du ungeküsst sterben irgendwann? Ja, also ich habe mich mittlerweile, ich muss auch dazu sagen, ich wohne auch schon sehr, sehr lange auch alleine und also ich habe mich auch schon ans Alleinesein gewohnt. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch viele Freunde. Ich habe auch weibliche Freunde, keine Frage. Mhm. Ne, also so ist das nicht. Also, weißt du, ich finde, man muss ja wirklich jeden Standpunkt, muss man auch im Bereich der Sexualität tolerieren, auch was Elisabeth vorhin sagte. Man darf nicht auf Biegen und Brechen sagen, nun, du musst sexuell leben und nur das ist gut und sicherlich nicht. Aber was ich schon bei dir bedenklich finde, das muss ich sagen, dass deine Sehnsüchte, deine Herzenssehnsüchte und deine sexuellen Sehnsüchte sich auf Comicfiguren konzentrieren, das ist für mich ein Warnsignal. Das ist wirklich schon ein bisschen pathologisch. Naja, es geht. Also ich empfinde es selber halt als nicht so schlimm. Ich habe Sorge, ich will es ja sagen, Marco, ich habe Sorge, dass du dich dadurch noch mehr isolierst und dass du dann nie in irgendeine, ich sag mal, in ein Verhältnis mit einem Menschen, mit einer Frau kommst. Das Das nehme ich auch an, sagen wir es mal so. Aber also, wenn du es wiederum nicht vermisst, wenn du sagst, ich will gar keine Frau, mir reichen die Comicfiguren, na gut, dann ist es halt auch wiederum deine Entscheidung. Naja, klar, also wie gesagt, ich habe in meiner Lebensplanung sowieso auch keine Kinder oder irgendwie solche irgendwelche Wünsche so gehabt oder auch zu heiraten oder so. Mhm. Also war nie, glaube ich, bei mir so ein Thema gewesen. Und also ich bin eigentlich schon damit mittlerweile auch zufrieden, weil ich habe damit auch, sage ich mal, auch meinen Frieden gefunden, weil ich muss jetzt auch nicht mehr, sage ich mal, nach einer Frau suchen oder so. Mhm. Ich habe jetzt nicht mehr diesen ganzen Stress. Das ist so schon alles abgeklärt. Du hast für dich jetzt entschieden, ich muss jetzt nicht mehr nach einer Frau suchen. Ja, genau so ungefähr. Also wie gesagt, deswegen wird mein Leben weiterhin, sag ich mal, auch ziemlich sexlos in Anführungsstrichen sein. Also wenn es auch für viele befremdlich klingt, also entscheidend finde ich immer, wenn man selbst anfängt, in irgendeiner Weise zu leiden, dann muss man was unternehmen. Nein, ich leide nicht. Also ich bin da eigentlich vollkommen zufrieden mit. Aber ich kann dir auch noch sagen, es gibt von meiner Sorte, also von diesen Leuten, sag ich mal, die genau auf diese Anime- und Manga-Figuren stehen und auch nur auf diese Sachen, sag ich mal, fixiert sind, von denen gibt es also nicht gerade wenige. Ja, ich habe das auch schon gehört mal. Mir war gerade der Begriff nicht so geläufig, aber ja, dass das schon eine ganz große Szene ist, ist mir schon klar. Naja, und es gibt auch wirklich viele, die auch nur diese Manga, also die sind auch wirklich schon wirklich einzelne Charaktere auch richtig verliebt und so. Ja. Und die himmeln die auch richtig an und bauen denen schon fast einen Altar und sowas zu Hause. Also es ist wirklich schon krass. Und in Japan hat sogar schon ein Mann sogar seinen Anime- und Comic-Charakter geheiratet. Ja, aber das ist doch dann völlig absurd. Absurd, aber naja. Okay, du hast so deine Sichtweise geschildert. Vielen Dank, das war auch, dazu habe ich auch aufgerufen und wünsche dir einfach alles Gute, Marco. Ja, danke, Domian. Gerne, tschüss. Jo. Alles klar, tschüss. 0800 220 50 50. Thomas ist hier. Thomas ist 40. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja, Thomas. Ach, ich bin. Du bist da. Hallo, Jürgen. Thomas, 40 Jahre alt. Ja, genau. Leben ohne Sex. Ja, richtig. Dafür gab es einen Auslöser. Heißt, ich habe sehr viele Jahre sehr viel Sex gehabt mit sehr vielen Frauen. Mhm. Und mich da weiblich vergnügt, bis etwa Mitte 35. Mhm. Und dann habe ich mit einer Frau, mit der ich auch vorher des Öfteren Sex gehabt habe, also immer schön der Reihe nach und nie parallel, also ich bin nicht fremdgegangen. Mhm. Ja? Und habe mit einer Frau Sex gehabt, die habe ich im Krankenhaus kennengelernt und die hatte eine Kolibakterieninfektion. Mhm. Und mit der habe ich in der 69er-Stellung geschlafen. Mhm. Und es kam ein übler Ausfluss aus ihr raus und der ist mir in den Mund geraten. Mhm. Und danach ging es mir sehr schlecht über mehrere Wochen. Also irgendwas habe ich da abbekommen. Mhm. Und das hat mich geekelt. Deswegen möchte ich mich an meine Vorredner anschließen, weil der Begriff Ekel ist jetzt erst abgefallen. Ja, allerdings, du bist der Dritte jetzt schon, ja? Oh, und das war für mich der auslösende Moment, das Schlüsselerlebnis im Endeffekt, wo ich dann nach diesem ekelhaften Erlebnis über längere Zeit überhaupt keine Lust mehr auf Sex mit einer Frau hatte. Bis heute? Das war mal der Auslöser. Nach der Zeit hat sich das aber dadurch ergeben oder so ergeben, dass ich im Endeffekt dann irgendwann gemerkt habe, dass es mir ohne Sex besser geht. Ach. Also es war eine Art Befreiung. Das ist ja verrückt. Da muss ich aber gleich vorab fragen, warst du denn vorher so extrem sexaktiv? Wie viele Frauen hattest du vorher gehabt? Ja. Wie viele Frauen hattest du vorher gehabt? 23. Oh ja, okay, das ist ja auch nicht so viel. Naja gut, aber immer so im Rahmen von Beziehungen, die so 1 bis 2 Jahre dauerten, auch mal länger. Also wie gesagt, also bis zum Alter von 35 hast du mit 27, ne, dazu gerade? Ah, 23. 23, mit 23 Frauen Sex gehabt. Ja, aber ordentlich. Also, wenn drei nicht auf dem Baum war, ich bin halt ein hübscher und attraktiver junger Mann. Ja. Sportlich und so gebaut und habe halt immer wieder über die Arbeit Kundschaft gehabt. Okay, aber es ist jetzt nicht so eine extreme Sexsucht, wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, es ist 200 oder 300. Nee, nicht. Das war es auch nicht. So. Eine gewisse Sexsucht kann man mir unterstellen für die Zeit. Auf jeden Fall. Und das ist halt der Grund, warum ich sage, das war eine Befreiung. Also, das heißt, du hast es dann wirklich als Befreiung empfunden, keine Sexualität mehr ausüben zu müssen. Auszuüben. Also, zuerst war es sehr ungewohnt. Am Anfang war es halt wirklich nur dieses Ereignis, was diesen Ekel ausgelöst hat. Ja. Aber nachdem ich das so 1-2 Jahre, sage ich mal, überwunden, mitgetragen, also oder abgestoßen war von der Sexualität, was nicht heißt, dass ich gar keinen habe. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Du bist jetzt bist du 40. Dieses Ekelerlebnis war mit 35. Ja. Wie viel Mal Sex hast du denn jetzt seitdem wieder gehabt? Nicht mit Frauen, nicht mit Menschen. Auch nicht mit Tieren. Also nur mit dir? Ja, wenn, dann nur mit mir. Achso, also du hast mit keiner Frau mehr Sex gehabt danach? Nein, nein. Ich habe zwar sehr viele Freundinnen, mit denen ich platonische Liebesbeziehungen habe, mein Leben auch sehr bereichert, die ich allerdings auch nur manchmal alle 3 Monate sehe. Es ist sehr abwechslungsreich. Erklär mir mal, also okay, was ich verstehen kann, ist, dass man im ersten Moment dann angeekelt ist, wenn einem so etwas passiert. Aber das hat was ausgelöst. Okay, das kann man ja, kann ich auch noch verstehen, dann ist man vielleicht im ersten Moment ein bisschen geschockt, aber dann irgendwann beruhigt man sich wieder und denkt, na okay, das ist einmal passiert, das ist einmal bei der Frau passiert, aber danach es dann als Erleichterung zu empfinden, keinen Sex mehr zu leben, das erklär mir mal. Warum Erleichterung? Das versuche ich ja. Ich will es ja auch der Öffentlichkeit, deswegen rufe ich ja an, der Öffentlichkeit auch vielleicht begreifbar machen. Ich fühle mich befreit in gewisser Form von diesem Drang. Ja, ich meine, ich flirte gerne, das ist gar kein Problem. Und ich lasse auch keine Gelegenheit zum Flirten aus. Was meinst du, ich bin befreit von dem Drang. Was meinst du damit? Ja, wie gesagt, also von meiner Pubertät an bis eben Mitte der 30er war ich eigentlich fast immer sehr stark bestimmt in meinem Leben, dem Sex zu folgen. Das fing in der Kindheit schon an. Da hatte mein Vater schon Pornos aus Holland, der ist Kraftfahrer, mitgebracht. Die habe ich mir mit 12, 13, 14 Jahren heimlich ausgeliehen und angeguckt. Und da war das so die erste Impression. Und das hat sich halt irgendwie durch mein Leben gezogen. Also mein Leben war wirklich stark von Sex bestimmt. Ja. Und nach diesem Ereignis hat sich das halt ergeben, dass ich eben nach 1, 2 Jahren nicht mehr so die Lust eben hatte und hab gemerkt, dass für mich dafür aber eine andere geistige Konstitution eingetreten ist. Die wie ist? Unabhängig davon zu sein, es anzunehmen, wenn es mir angeboten wird. Also ich muss jetzt nicht ins Bordell gehen oder so. Ja, aber du nimmst es ja nicht an. Du hast ja keinen Sex mit Frauen. Ja, wobei, wenn mich eine Frau jetzt verführen würde... Ach, dann würdest du schon mitmachen? Ah, auf jeden Fall. Ach so, das heißt, du bist nur nicht mehr aktiv. Richtig. Ah, richtig. Ich verstehe. Das heißt, wenn eine kommen würde und dich verführen würde, würdest du nicht Nein sagen? Ja, das und ist... könntest dir vorstellen, dass du es auch dann wieder genießt? Ja, absolut, absolut. Also, lass mich fragen, damit ich es richtig verstehe. Die Befreiung besteht darin, dass du diese ganze Anbagger... Arie, diese ganze Nummern, diese ganze Theater, was man da machen muss, dass du das nicht mehr machen musst. Das habe ich gar nicht nötig und das mache ich auch nicht. Ja. Es ist eher so, ich habe jetzt zum Beispiel gerade nebenan im Nachbarhaus sehr nette Frauen, wir kennen uns als Nachbarn und ich war jetzt auch auf einer Einweihungsfete von einem neuen Nachbarn und habe eine sehr nette und sehr hübsche Frau kennengelernt. Wir haben uns sehr gut unterhalten und ich habe auch bei ihr mit Sicherheit sympathisch gewirkt. Ja. Habe dann aber vom anderen erfahren, vom anderen Nachbarn, dass sie seit 6 Jahren in einer festen Beziehung steckt und damit ist sie für mich tabu. Verstehe, da würde das ganze Theater wieder anfangen. Ja, ich gehe nicht hin und grabe eine Frau an, ja, verstehe. Von der ich weiß, dass sie einen Freund hat. Wenn du dich selbst befriedigst, ich meine, da müssen wir Jungs uns nichts vormachen, da haben wir unsere Bilder im Kopf und unser Porno läuft da ab im Gehirn. Ja, so. Genau. Da ziehe ich mir schon mal aus dem Internet irgendwie ein Filmchen rein. Oder sowas. Allerdings was Erotisches, also nicht Hardcore. Ja. Okay, egal. Kommt denn da nicht trotzdem manchmal so die Sehnsucht, ich würde es dann doch wieder mal gerne richtig real und live erleben? Ja, eigentlich schon, nur auf der anderen Seite steht mir da meine Ethik im Weg. Welche die Ethik heißt? Ja, dass Frauen tabu sind, die Freunde haben. Da, okay, sagt, in dem Fall ja. Also, alle Frauen haben nur nicht Freunde. Wer hübsch ist und also ich merke schon, wenn da eine Süße kommt, die dich geschickt verführt, dann wird Thomas schwach. Auf jeden Fall. So was heißt schwach. Also ja, in dem Sinn schon. Du ja. wirst dich da nicht verweigern, sagen wir es so. Nein. Auf keinen Fall. Auch schon öfter erlebt, dass ich mal mit Freundinnen eine Nacht verbracht habe im Bett nebeneinander kuschelnd und das ist sehr schön gewesen, aber mehr ist dann nicht passiert. Ja, dafür gab es halt mal den anderen Grund. Im einen Fall war ich sogar sehr zurückhaltend, weil ich wusste, die Liebe, die ich da schon seit Jahren kenne, mit der habe ich nach einer Geburtstagsfete unter einer Decke im Garten gelegen. ich wusste, sie hat aber einen Typ, in dem sie verliebt ist. Okay, dann kommt die Ethik wieder ins Spiel. Kraut, ich hätte sie am liebsten in den Arm genommen. Ja. Thomas, also auch eine interessante Entwicklung bei dir. Schön, dass du uns das erzählt hast und schön, dass du angerufen hast. Genügt dir das? Ja, also absolut. Du hast uns das erzählt und deine Geschichte und deine Entwicklung und ich bedanke mich dafür und hoffe, dass sich das alles weiterhin für dich so fügt, dass es für dich gut ist. So will ich es mal ausdrücken. Ja, wie beurteilst du das? Halte ich mich da richtig? Ja, absolut. Also ich würde jetzt gar nicht da was Kritisches sagen wollen. Also so wie ich das jetzt schon mitbekommen habe, wirst du schon, wenn der Drang oder die Sehnsucht zu groß ist, sicherlich auch wieder mal auf Frauen zugehen können. So habe ich das schon verstanden. Ja. Ja. Ja. Also ich wünsche dir alles Gute, Thomas, und vielen Dank für deinen Anruf. Ja, auf dem richtigen Weg. Ja, genau. Tschüss. Das höre ich gern. Dann noch viel Erfolg. Und Dankeschön. Ich höre deine Sendung und guck die gerne. Sehr nett von dir, Thomas. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Gute. Tschüss, danke. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute, Leben ohne Sex. Wir haben ja schon ein paar interessante, ungewöhnliche Sachen gerade gehört. Also wer von euch lebt ohne Sex und warum? Freiwillig oder unfreiwillig? 0800 220 5050. Carola, 49, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Carola. Ich möchte erstmal meinen Respekt dir aussprechen, wie lange du die Sendung schon machst. Vielen Dank. Ich weiß, dass du, wo ich dich das erste Mal gehört habe, da war ich auf der Autobahn und da war es nur noch im Radio, da war es noch gar nicht im Fernsehen aktuell. Nachmittags früher, ja. Nachts auch. Das ging aber dann auch über 2-3 Stunden sogar. Vor allem dann, wenn man alleine gefahren ist, immer eine gute Unterhaltung. Ja. Nee, wir waren immer nur eine Stunde, aber egal, da hast du es wahrscheinlich jetzt ein bisschen verwechselt. Vielen Dank auf jeden Fall für das Kompliment. Ja, wann hast du das nächste Mal Jubiläum? Also 30. wann? Ja, nun haben wir ja gerade das 15-Jährige hinter uns, dann wollen wir nicht gleich schon ans 30. denken. Ja, also ich gehe, also vor 20 Jahren, da habe ich dich das erste Mal gehört, im Radio ja. Und dann später dann im Fernsehen. Ne? So, du hast aber zu unserem Thema angerufen. Richtig, ja. Leben genau. Ohne Sex. Ja, ich bin also Opfer einer Gewalttat und lebe seit dann 8 Jahren ohne Sex und komme sehr, sehr, sehr gut klar und kann viele Parallelen ziehen zu den Vorrednern. Ja. Carola, was war das für eine Gewalttat, die dir angetan wurde? Ja, ganz, ganz heftig, würde ich mal sagen. Also ich bin, eigentlich kann ich stolz sein, dass ich noch hier sitze und noch mich unterhalten kann. Ne? Also ich wurde genau 2 Tage vor meinem 41. Geburtstag überfallen und also Vergewaltigung, Mordversuch und Freiheitsberaubung. Also es ging über 2 Tage lang. Und also du warst 2 Tage in der Gewalt des Täters? Ja, ja. Wo hat der Täter dich überfallen? Vor meiner Haustür. War das ein Bekannter von dir? Ja, auch, ja. Ja. Und was hat er dann gemacht, nachdem er dich dann ergriffen hat? Was hat er getan? Er hat mich erstmal gefesselt und dann mir ein langes Messer an den Hals gehalten und dann ausgepackt, 2 Todesspritzen und Tabletten und... 2 Todesspritzen, um dich... Ja, er wollte mich erstmal, wie gesagt, ruinieren, mein ganzes Leben ruinieren und am besten umbringen. Aber vorher wollte er mir dann noch, wie gesagt, mich noch vorher quälen. Ne? Wo hat er dich denn, also er hat dich abgefangen vor der Haustür? Ja, und wo hat er, und wo hat er dich dann hingebracht? In mein Wohnzimmer. Ach so, wieder zurück in deine Wohnung geschoben, ja, quasi. Ja, ja, ja. Und in der Wohnung ist es dann auch alles passiert? Ja. Hat er dir diese Spritzen gegeben? Nein, die habe ich geistig gegenwärtig, habe ich die dann mal einen Augenblick dann auf den Teppich gespritzt, nachdem er nicht so aufgepasst hat, habe ich die Spritzen dann entleert, weil es war also wirklich... Ich war am ganzen Körper angespannt und musste erstmal die Situation, erstmal war ich geschockt, klar, logisch, und habe dann versucht, den Überblick über die Situation zu kriegen und dann zu gucken, ist das jetzt nur Wirklichkeit oder nur ein Traum, ne? Mhm. Weil es ja im Endeffekt war es ja dann für mich ein Albtraum, aber so geistig gegenwärtig und kann also froh sein, dass ich einen starken Charakter habe und dann kämpft man Natur, sonst hätte ich das wirklich nicht überlebt, weil das war ziemlich anstrengend über 2 Tage lang. Dieser Mann hat ja dich gefesselt, die 2 Tage? Ja, auch. Ich habe mich zwar befreien können, aber der hat mich dann immer wieder gefesselt und bedroht und manchmal mit dem Messer am Hals und so. Und ich habe dann durch versucht, in Gesprächen, Unterhaltungen und so weiter zu verwickeln, ne, und zu gucken, was will der eigentlich, will er das wirklich oder will er mir jetzt nur Angst einjagen und so, weil ich ihn herausgeschmissen habe. Wie oft hat dieser Mann dich in diesen 2 Tagen vergewaltigt? 5-mal. 5-mal. Wer war dieser Mann? Also das war eigentlich, den habe ich kennengelernt, weil ich wollte mich also selbstständig machen, Existenzgründung. Und ich hatte ja also bis dato noch einen guten Namen. Ich war halt also schuldenfrei, habe keine Eintragung gehabt und so weiter. Also es standen keine Steine im Weg. Hm. Und da habe ich den dann kennengelernt und meinte auch, er würde mit mir jetzt gerne zusammen ein Geschäft aufmachen und so. Ne? Hm. Und er hätte auch genug Potenzial, aber bis dahin wusste ich auch nicht, dass er wirklich durchweg ein Krimineller war. Ne? Hm. Das hat sich ja erst hinterher alles rausgestellt. Ne? Und wieso hat er dich dann überfallen? Was war der Grund? Ja, weil ich ihn dann entlarvt habe, auf Deutsch gesagt, was er für ein Krimineller ist. Also er hat nur meinen guten Namen und meine Möglichkeiten gesehen und es lief ja alles dann auch auf meinen Namen. Wie hast du ihn denn entlarvt? Ja, ich habe nur gesagt, warum läuft das alles auf meinen Namen? Mhm. Na, also ob das Geschäft war, Miete, alles was da dran hing, die ganze Existenzgründung. Also kann man sagen, dass das eigentlich nur benutzen für sich selber, nicht für mich. Also kann man sagen, dass das von seiner Seite aus eine Racheaktion war, weil du eben nicht so funktioniert hast, wie er das wollte. Ja, auch. Dann ja. Hast du 2 Tage ein Martyrium durchstanden. Das ist richtig, ja. Wie wurdest du befreit? Wer hat dich befreit? Ja, das war eigentlich ein Marokkaner. Ich hatte zu der Zeit auch eine Hautmalaria und im Krankenhaus konnten die mir nicht helfen, weil es eine sehr seltene Krankheit war und ich hatte dann mir so ein, wie sagt man zu dem Marokkaner, Hatscher oder so, also ein Heiler so quasi, ne? Mhm. Und der hat gesagt, er könnte mir helfen und ich war also mit denen also am Samstag abends gegen Spätnachmittag verabredet. Mhm. Er wollte den Termin eigentlich nur bestätigen, ne, dass ich komme. Und hat dann noch angerufen. Mhm. Und er hat gesehen, dass ich also Hautmalaria hatte und dass ich da drunter litt. Und habe ich ihn angefleht, dass ich also dahin muss. Ja, und also du hast deinem Peiniger, hast du gesagt, ich muss unbedingt dahin. Ja. Ja, zu diesem Termin, zu dem Heiler. Richtig. Und darauf hat er sich eingelassen? Ja, weil ich ihm versprochen habe, dass ich mir das nochmal überlege und dass ich vielleicht einige Sachen rückgängig mache. Und das ist ja unfassbar, so. was du da mitgemacht hast. Ja. Und dann hat dieser Verbrecher hat dich dann wegfahren lassen zu dem Peiniger, zu dem Heiler, ja, entschuldige. Ja. Alleine oder ist der mitgefahren? Nee, alleine. Der hat dann seine ganzen Spuren versucht zu verwischen, also hat noch die Gläser abgewaschen, wo er die Tabletten reingemacht hat, die ich dann trinken sollte, was ich ja gesagt habe, nee, mache ich nicht, dann will ich lieber verdursten. Und mir tat dann schon inzwischen alles weh, ich durfte noch nicht mal alleine auf Toilette. Mhm. Und es ist alles so. Und dann ist er dann aus der Wohnung gegangen oder bist du zuerst aus der Wohnung gegangen? Er ist zuerst aus der Wohnung gegangen. Und hast du dann sofort die Polizei benachrichtigt? Nee, ich konnte nicht. Ich war fix und fertig und mir war erstmal wichtig, den Heilpraktiker aufzusuchen. Weil ach so, zu dem bist du tatsächlich dann noch gefahren? Ja. Aber dem hast du sicher alles erzählt dann, oder? Nee, das konnte ich nicht. Ich stand da noch völlig neben mir und ich war also total noch unter Schock. Ne? Ich habe das alles unter Schock alles so. Aber hat der denn nicht gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt mit dir? Nee, eigentlich nicht. Nee. Wann hast du denn dann die Polizei eingeschaltet? Ich eigentlich nicht. Das war eigentlich dann meine Mutter. Ne? Also ich hatte ja dann Freitag hat er mich überfallen und Samstagnachmittag war ich, also abends war ich dann wieder frei und Sonntag hatte ich dann meinen 41. Geburtstag. Mhm. Und wie viele Tage vergingen dann, bis die Polizei was wusste? 4 Wochen. 4 Wochen noch? Ja, ich habe dann noch den Montag dann, bin ich dann ins Geschäft gegangen, habe meinen Laden aufgeschlossen und ich weiß nicht, wie ich das alles so... Unfassbar. Gegangen. Ich habe das alles nur so wie im Schlaf oder im Traum oder was ich war. Ist dieser Mann verurteilt worden? Ja, dann war eine Verhandlung ausgegangen und wir haben so 4 Wochen gebraucht, um den zu schnappen. Mhm. Und dann saß er da über ein Jahr in der Untersuchungshaft, bevor der Prozess dann anlief. Mhm. Wie ist der Prozess? Die Staatsanwalt wollte 8 Jahre haben. Ja. Dann hat er das erste Jahr, bei dem ersten Prozess hat er dann 5,5 gekriegt. Mhm. Aber dann wurde Revision eingelegt worden von der Staatsanwaltschaft. Und dann hat er noch mal ein Jahr noch mehr gekriegt, also 6,5 insgesamt. Also die Verhandlungen gingen, also der Prozess ging 3 Jahre lang, ja. Das heißt, er ist jetzt schon wieder frei? Jetzt läuft er seit letztes Jahr April wieder frei, ja. Hast du Angst vor dem? Nö. Nee. Nein, ich habe mich vorbereitet und ich habe auch jede Unterstützung jetzt inzwischen bekommen. Ja. Das war auch ein Kampf für sich alleine. So, ist das die lange und extrem bewegende Vorgeschichte zu deinem Statement, ich lebe ohne Sex und ich lebe gut ohne Sex. Richtig, genau. Denn du hast sowas Traumatisches erlebt, dass dir dadurch jegliche Sehnsucht und jegliche Lust an Sexualität vergangen ist. Ja, ja. Das und da muss ich den Vorgänger auch recht geben. Also der Ekel war auch dabei, ja. Mhm. Warst du denn vorher, bevor das passiert ist, hattest du eine normale Sexualität? Ja. Du warst zu der Zeit nicht in einer Beziehung? Doch, auch, ja. Doch. Mhm. Und die ist dann kaputt gegangen, die Beziehung? Ja, klar. Sicher. Nun sind 8 Jahre vergangen seitdem. Ja, und ist es heute noch genauso klar, dass du sagst, ich habe kein Interesse an Sexualität wie vor 5 Jahren zum Beispiel oder vor 6 Jahren? Oder wird es ein bisschen, verändert sich die Einstellung? Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil, ich sehe nur eigentlich für mich Vorteile und was Positives. Also ich habe, wie der Vorgänger auch gesagt hat, die Freiheit, ne? Also ich brauche mich da nicht mehr mit auseinanderzusetzen und wenn einer wirklich zudringlich wird oder ziemlich aufdringlich, dann klopfe ich also total ab. Ne? Hast du denn in diesen Jahren dich mal verliebt wieder? Nee. Das auch nicht. Nein. Hast du Sehnsucht danach, dich zu verlieben? Nein, also für mich ist an erster Stelle jetzt so Freundschaften. Also die Freundschaften sind für mich Priorität geworden. Verstehe. Also das ist wichtiger, als eine Beziehung zu führen. Warst du denn nach diesen schrecklichen Ereignissen damals in psychologischer Behandlung? Oh, da schneidest du ein Thema an. Das ist für mich auch heftig, weil die ersten Jahre bin ich vor geschlossenen Türen gerannt, hilfenschreiend und ich wurde nicht angenommen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich der Täter war, auf Deutsch gesagt, so wurde ich behandelt. Und es war also Kampf ohne Ende, schlechte Erfahrungen mit dem weißen Ring gemacht und schlechte Erfahrungen mit Polizei und alles Mögliche da. Ne? Gab es denn dann irgendwann eine gute Erfahrung mit Psychologen oder Psychiatern? Auch nicht. Bis heute nicht? Nee, ich habe jetzt die zweite und jetzt also die zweite Psychologin aufgesucht, also wo ich jetzt war und es hat sich herausgestellt, dass ich zu eine starke Charakterie habe und sie kommt da nicht mit klar, weil ich bin für die zu kompliziert. Also ich habe da Sachen erlebt, also da habe ich gedacht, nee, also... Dürfte ich hier ein Angebot machen? Du weißt sicher, was ich jetzt sagen werde. Ich würde dir sehr gerne anbieten, ich meine, das kann ja nicht schaden, wenn es nichts für dich ist, dann war es das halt. Ein Gespräch mit meiner Psychologin würde ich dir sehr gerne anbieten, die hier im Hintergrund bei mir arbeitet. Ja, also ich habe, wie gesagt, jahrelang, wie gesagt, gekämpft, um überhaupt eine Therapeutin zu kriegen. Möchtest du mit meiner Psychologin sprechen? Ja, schon, klar. Dann würde ich dir das sehr gerne anbieten, Carola. Tut mir wahnsinnig leid. Ich bin ja eigentlich normal mit so Therapeuten und Psychologen. Ich bin ja dann normal Anfänger, ja. Man hört und erzählt davon, aber ich sehe ja selber, was die für Probleme mit mir haben. Mhm. Ne? Ich weiß ja, was ich will. Ich finde, ich habe keine Angst und damit kommen die nicht klar, weil ich da schon sehr nicht festgefahren bin. Okay, ich würde Folgendes sagen. Das können wir ja gar nicht hier so genau erörtern alles. Das ist ja schon dann sehr ins Detail gehend. Das würde deine Sendung sprengen. Deswegen würde ich das gerne jetzt anbieten, dass ihr im Hintergrund in Ruhe sprechen könnt, ihr beiden. Also mit meiner Psychologin, die Anja und du. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann würden wir dich gleich nochmal anrufen. Ja, und ich wollte noch sagen, Leben ohne Sex, also da sollten sich viel mehr dazu sich Leute outen, weil schlecht ist das nicht, nur es wird noch alles so in vorgehaltenen Hand so nur gesprochen. Ja. Liebe Carola, ich danke dir für deinen Anruf und auch für dein Vertrauen, dass du mir das alles so erzählt hast, was da wirklich sehr Dramatisches und Schlimmes in deinem Leben passiert ist. Alles Gute und wir melden uns gleich bei dir. Ja, okay, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. Und jetzt bin ich verbunden um 1.46 Uhr mit Torben. Torben ist 23. Guten Morgen, Torben. Morgen, Domian. Hallo, Torben. Du lebst auch ohne Sex? Ja, ich lebe auch ohne Sex seit mehr als einem Jahr. Denn das gehört praktisch zu meinem Beruf. Ich bin Noviz im Jesuitenorden. Ah, wie interessant. Also was ist ein Noviz? Ein Novize ist praktisch ein Ausbilder, der in den Orden aufgenommen wird, bevor er richtig Priester oder Mönch werden kann. Möchtest du Mönch oder Priester werden? Ich möchte Priester werden. Du möchtest Priester werden? Genau. Ja. Und die Ausbildung bei den Novizen, beziehungsweise bei den Jesuiten als Noviz, dauert gesamt 2 Jahre. Hm. Und man muss dann auch schon sich dazu entscheiden, dass man keine Sexualität mehr lebt, in dieser Zeit auch schon? In dieser Zeit, so gilt das schon. Bevor man Noviz wird, gibt es ja so einen Einführungskurs, würde ich sagen. Der geht über 3 Wochen. Mhm. Und in diesen 3 Wochen muss man sich entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Und dann in diesen 2 Jahren muss man schon ohne leben. Aber das ist praktisch wie eine Probezeit. Man kann jederzeit sagen, nee, sorry, das ist nichts für mich. Ich will das nicht. Wie überhaupt ist deine Entscheidung entstanden, dass du Priester werden möchtest? Ja, das ist eigentlich, also ich komme aus einem sehr strengen katholischen Elternhaus und Kirche und Priester, das war mir alles irgendwie so vertraut. Und ein Thema auch eben, diese Sexualität hat auch einen Teil gespielt. Ich bin 23, ich habe vorher mein Abi gemacht und ich hatte auch schon Freundinnen und Sex und alles normal, wie ein Jugendlicher also, halt auch. Also deine Erfahrungen hast du schon gemacht? Ja genau, meine Erfahrungen habe ich schon gemacht, nur ich habe für mich festgestellt, dass das bringt mir nichts. Und es ist mir dann praktisch durch mein Abitur klar geworden, ich hatte so Religion als Leistungsfach, dann haben wir mal über die Sexualität allgemein gesprochen und da ist mir erst aufgefallen, wie sehr doch die Frauen, die Mädchen heutzutage nur noch als Sexobjekt gesehen werden, in der Werbung, Musikvideos, überall. Und das war mit ein Entschluss für dich oder eine Motivation für dich, den Entschluss zu fassen, Priester zu werden? Kann ich ja gar nicht glauben. Nee, das nicht. Wie gesagt, es ist für mich eher die das Spirituelle, was mich anregt, Priester zu werden. Oder auch, dass ich den anderen Menschen helfen möchte. Das ist kein Sex, das ist praktisch nur ein Teil davon. Mhm. Also ich bin jetzt kein schlechterer oder böserer Mensch, nur weil ich keinen Sex habe oder so. Oder ich habe auch keine erklärten Ansichten darüber. Nur hört halt dazu. Ja, also ist das sogar, wenn ich das noch mal fragen darf, ist das ein Teil dessen, was sogar den Beruf des Priesters für dich attraktiv macht, dass du dann auf Sexualität qua Amt quasi verzichten musst? Für mich ja. Ah ja. Für mich ist es der Beruf attraktiv, weil ich gemerkt habe, Sex ist zwar oder kann schön sein mit der richtigen Person, aber für mich Was glaubst du? Was bewirkt es Positives in einem Menschen, wenn man keine Sexualität lebt? Wenn man keine Sexualität lebt, man kann mit anderen Menschen viel freier umgehen. Ich habe auch viele Freundinnen und alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, ich möchte Priester werden. Aber im Grunde, ich kann mit Frauen, mit Männern, ich kann genauso gut umgehen. Es gibt da jetzt keine Abstufung so von wegen, oh, die sieht toll aus, mit der würde ich gern mal schlafen oder so. Aber ein evangelischer Geistlicher würde genauso sagen, ich kann sehr gut mit den Menschen umgehen, vielleicht kann ich sogar noch viel besser mit den Menschen umgehen, weil ich mit meiner Freundin, meiner Frau Sexualität lebe. Ja, gut, das ist dann wieder der alte Streit, wie es besser funktioniert, aber für mich persönlich oder ist es sehr attraktiv, ohne Sex zu leben, weil es halt, ja, jetzt kann man nicht sagen, dass es nicht jeder macht, aber ist halt etwas, auch ich kann für mich persönlich sagen, ich lebe ohne Sex, mir geht es gut dabei und so schlimm wie jetzt alle immer irgendwo sagen, ist es gar nicht. Ja, so, jetzt kannst du es ja schon ein bisschen beurteilen. Du hast vorher eine Sexualität gelebt und hast deine Erfahrung gemacht und jetzt bist du Novize und hast ein Jahr schon auf Sexualität verzichtet. Ja, genau. Wie hast du dieses Jahr empfunden? Ich muss zugeben, zu Anfang, so den ersten Monat, habe ich es doch schon vermisst. Das gebe ich zu. Ich glaube, das kann auch kein so Mann sich davon freispringen oder Frau, dass in der ersten Zeit nicht vermisst. Aber danach habe ich gelernt, ja, das anders zu sehen, das positiv zu sehen. Darf man als Novize onanieren? Sagen wir mal so, es ist nicht verboten, ob es jetzt von meinem Vorsteher unseres Klosters so schön gesehen wird, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wir haben alle Ich habe nicht verstanden. Es ist verboten oder ist es nicht verboten? Es ist nicht verboten. Es ist nicht also verboten. Es ist nirgendwo festgeschrieben, das darfst du dann nicht tun. Das Einzige, was nur verboten ist, ist Sex mit Mann oder Frau oder was weiß ich. Ja. Aber onanieren ist. Hast du in diesem Jahr onaniert? Nein. Das kam jetzt ein bisschen zögerlich. Ja, weil es war für mich auch selbst überraschend. Zu Anfang, den ersten Monat, da war es schwer, da habe ich das so getan, aber dahinter wurde es wie von alleine weniger. Und das war für mich persönlich auch überraschend, weil ich so gedacht habe, gut, das ist ja praktisch schon ein Schlupfloch. Wenn du mal wieder so Lust hast, kannst du es ja machen. Aber ein junger Mann von 23 Jahren, der gesund ist, hat ja nun mal diesen Trieb. Den können wir ja nun nicht, den können wir nicht einfach nur abschalten. Wie sublimiert man das? Vielleicht auch die ersten Wochen musst du doch wahnsinnig geworden sein, dass du vielleicht nur noch an Sex gedacht hast und aber gleichzeitig dir auferlegt hast, ich darf da nicht dran denken. Wie kommt man mit diesem Spannungsverhältnis in sich klar? Mit der Spannung in sich selbst kommt man klar, indem man es gibt vieles, wir sind in unserer Gruppe drei Leute, die sind auch alle in meinem Alter, so bis 25, die machen das auch alle jetzt. Wir gehen alle ganz unterschiedlich so miteinander um. Der eine betreut eine Jugendgruppe, mit denen er so Kickboxen macht und darüber praktisch über Gewalt, über sowas seine Wut rauslässt und ich mache es auch über Sport. Ich mache so Läufe, ich renne praktisch zwei Stunden am Stück. Ach so. Für mich wie ist es in der Nacht? Erwischst du dich dabei, dass du Sexträume hast? Früher ja, zu Anfang ja, aber jetzt heute nicht mehr. Heute träume ich, wie jeder wahrscheinlich auch, was er am Tag erlebt hat, was er gut oder was schlecht war. Sprecht ihr Jungs, also ihr Novizen, sprecht ihr über dieses doch heikle Thema oder ist das eher Tabu? Nee, also jetzt sagen wir mal so, seit den ganzen so Missbrauchsfällen, die es gab, seitdem wird das auch thematisiert. Vorher, ich kenne es auch vorher von der Zeit, wo es vorher war, da wurde es totgeschwiegen. Das gab es nicht. Du bist jetzt praktisch so Noviz. Du hast jetzt keinen Sex mehr, auch nicht mit dir selbst. Aber seit den ganzen Missbrauchsvorfällen wird es doch schon aufgearbeitet und wie wir das sehen. Also ich muss dir sagen, dass ich ich halte nichts von der Sex- und Ehelosigkeit eines Priesters. Weil mir das bis heute nicht einleuchtend ist, was das soll. Aber ich habe hohen Respekt vor einem Mönch, der sich dazu entscheidet. Und ich glaube auch, dass es durchaus Menschen auch schaffen, und dass die durch eine sehr, sehr, durch ein sehr intensives spirituelles Leben das auch schaffen können, sehr gut ohne Sexualität zu leben oder sogar diesen Trieb zu überwinden. Das gibt es ja in allen großen Religionen. Die berichten ja darüber, dass die Mönche so leben. Insofern habe ich da was diesen Aspekt anbelangt, sehr großen Respekt. Und weiß, dass es das gibt. Bei dem Priester bin ich sehr unentschieden, Torben. Nein, ich bin nicht unentschieden, ich bin ganz klar. Mir ist es nicht einleuchtend, warum das sein soll. Ja gut, das ist viel nicht einleuchtend. Deshalb gibt es auch die Evangelien. Aber wie gesagt, das ist mein Glaube und ich stehe dazu. Und es gehört nun mal zu dem Amt, zu dieser Berufung, sag ich mal, dazu, dass man sowas macht. Ja. Deshalb das wiederum, man das auch in Kauf. Ja, das wiederum muss ich auch sagen, das muss man auch akzeptieren. Wenn jemand das so sagt, wie du es gerade formuliert hast, da darf dir auch keiner reinquatschen. Das ist dann dein Ding und dein Weg und da muss man auch Respekt vor haben und das ist ja auch hoch beeindruckend, dass jemand mit 23 dann schon so einen Weg und so klar einschlägt auch. Ja klar, und ich habe auch viele erlebt, wo ich denen dann erzählt habe, was ich dann machen möchte und so, die haben dann, da denken die alle, dass ich so ein verklemmter Spießer bin, der noch nie Sex hat, aber es gibt viele Priester, die vorher, wir haben auch welche, die eine normale Familie hatten, dann übergewechselt sind. Also ich fand es sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben, freue mich auch, dass du angerufen hast, Torben, und wünsche dir für deine Weiterentwicklung und alles, was dir bevorsteht, alles Gute von Herzen. Wünsche ich euch auch für Danke. Euch alle. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, ja, hier haben wir noch die Cindy. Cindy ist 30. Guten Morgen. Hallo, Daniel. Hallo, Cindy. Hallo. Nicht mal so viel Zeit, aber wir versuchen das mal. Ich weiß, ich fange einfach mal an. Ja. Und zwar habe ich mich ganz bewusst gegen Sex entschieden. Ja. Und zwar war ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte, war ein gesundheitliches. Und zwar damals bei meiner Frauenärztin, die mich vor vollendete Tatsachen gestellt hat und zu mir gesagt hat, ja, da stimmt was nicht bei Ihnen. Beim Abstrich und diesen HPV-positiv. Aber was da bei Ihnen nicht stimmt, das kann alles sein. Das muss ich erst einschicken. Wann war das? Wie bitte? Wann war das? Das war vor 5 Jahren. Was heißt HPV? HPV ist eine Abkürzung für ein Virus, das humane Papillomavirus. Das ist für diverse Karzinome verantwortlich und zwar unter anderem für das Gebärmutterhalskrebs bei der Frau. Ah, verstehe. Ja, und da war für mich also, als sie mir das gesagt hat, habe ich mich informiert, weil ich konnte mit dem Begriff nichts anfangen. HPV, was ist das? Die meisten wissen das auch nicht. Und ich habe mich schlau gemacht, ich habe dann halt recherchiert, bin ins Internet gegangen und mir ist ganz anders geworden. Mir war sofort klar, nein, ich entscheide mich für meine Gesundheit und gegen Männer, weil mein Standpunkt ist, kein Mann macht mich krank. Und in diese Situation zu kommen, dass ich ins Krankenhaus kommen muss und das behandelt werden muss, da möchte ich erst gar nicht reinkommen. Also habe ich mich dagegen entschieden. Aber das verstehe ich ja nicht. Wieso macht ein Mann dich krank, wenn du das, du hattest das doch schon? Nee. Das gehört zu den sexuell übertragbaren Krankheiten. Ne? Und es wird nicht durch Körperflüssigkeiten übertragen, sondern durch Hautkontakt. Du hattest dieses Virus nicht? Nein, ein Mann hat es mir übertragen, wobei man sagen muss, HPV ist ganz, ganz weit verbreitet. Fast jeder trägt es in sich, nur man merkt es nicht. Das kommt erst raus, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn Zellveränderungen stattfinden. Also man hat es dir übertragen, man hat es bei dir vorgefunden. Richtig, genau. Richtig. Und daraus hast du denn den Schluss gezogen, keinen Sex haben zu wollen, um meine Gesundheit zu gewährleisten. Weil meine Gesundheit ist für mich mein höchstes Gut und ich sehe nicht ein, dass es mir irgendein Mann ruiniert. Und dafür bezahle ich dann halt den Preis, dass ich auf Sex verzichte. Das ist ja eine interessante Einstellung. Ja. Das heißt, um sich gesundheitlich zu schützen vor diversesten Erkrankungen, die man sich ja durch Sexualität holen kann, hast du für dich entschieden, als junge Frau von 30 Jahren, das war schon vor 5 Jahren. Ja, okay, da war es genau, ja, klar. Ganz auf Sexualität zu verzichten. Richtig. Genau. Und das läuft gut. Also ich kann mich da meinen Vorrednern auch nur anschließen. Für mich ist es eine Befreiung, Erlösung. Ja. Ja. Zwar vermisst man die Zweisamkeit, also ich bin ja alleine. Also ich vermisse, ist die Zweisamkeit. Hast du denn mit dir Sexualität? Selten. Kommt zwar vor, aber selten. Aber dann bin ich auch froh, dass ich es nur mit mir allein habe. Also ich vermisse keinen dabei. Aber wenn du dich mal verliebst in einen Mann, dann ist es, hast du ein Problem. Ja, das stimmt. Das können wir jetzt nicht mehr erörtern, Cindy. Aber ein interessanter Aspekt, den du noch reingebracht hast in die Sendung. Ich danke dir vielmals dafür. Ja, gerne. Und wünsche alles Gute. Auf Wiederhören. Okay, danke. Tschüss. Auch. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung Leben ohne Sex. In der Technik war Malte Imels. Ich freue mich auf euch. Morgen wieder 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen wieder Freien Themennacht und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Ciao.